So hat der evangelische Gottesdienst eine ganz eigentümliche Form entwickelt. Im Mittelpunkt steht das Wort Gottes, die Bibellesung und die Predigt. Taufe und Abendmahl sind die Sakramente der Gottzugehörigkeit. Die lutherische Kirche versteht sich als Versammlung aller Gläubigen, bei welcher das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. So Artikel 7 der Augsburger Konfession. Den christlichen Konfessionen gemeinsam ist der Glaube an Jesus Christus und die Sehnsucht nach der Einheit der Christen in der einen Kirche. Der Ruf nach Treue zur Bibel ist längst kein Kampfruf mehr, der im katholischen Lager auf Widerstand stieße. Es ist ein unbestreitbares Verdienst der evangelischen Theologie, das Studium der Heiligen Schrift entscheidend gefördert zu haben. Heute arbeiten Gelehrte und Theologen beider Konfessionen oft gemeinsam auf dem Gebiete der Bibelforschung. Längst erkennt man auch auf evangelischer Seite die theologische Bedeutung der Tradition. Zu den großen Glaubensentscheidungen der ersten Konzilien standen ohne dies alle großen Konfessionen von jeher. Für die Ablehnung späterer Konzilsentscheidungen sind vor allem folgende Gründe maßgebend. Es fehlt die Anerkennung des Anspruchs der katholischen Kirche, die eine heilige katholische und apostolische Kirche zu sein. Die Ostkirche sieht sich als die rechtgläubige Kirche, von der sich Rom getrennt habe. Nach der evangelischen Anschauung bildet erst die Gesamtheit der Einzelkirchen und Einzelbekenntnisse die eine Kirche. Es fehlt die Anerkennung des Papsttums als der alleinigen, rechtmäßigen und apostolischen Nachfolge des obersten Hirtenamts über die sichtbare Kirche, das dem Petrus bei Caesarea Philippi verheißen wurde. Vielmehr sei dieses Amt auf die Gesamtheit der Apostel und ihren Nachfolger, nicht aber auf Einzelne übergegangen. Es fehlt die Anerkennung des Anspruches der katholischen Kirche im Papst, als dem rechtmäßigen Nachfolger des heiligen Petrus, einen in Glaubens- und Sittenfragen unfehlbaren Lehrer zu haben. Doch dieser Gegensatz hat längst an polemischer, wenn auch nicht an sachlicher Schärfe verloren. Niemand wagt es mehr wie einst, den Papst den Antichrist zu nennen. Zwischen ihm und einigen nicht-katholischen Kirchen hat sogar schon eine enge Fühlungnahme eingesetzt. Im Wesentlichen geht es um die Anerkennung der katholischen Kirche als des mystischen Leibes Christi, das heißt, des in sichtbarer Weise unter den Zeichen der Sakramente fortlebenden, menschgewordenen Gottessohnes Jesus Christus. Darin sind alle anderen Fragen, nicht zuletzt die des Primates und der päpstlichen Unfehlbarkeit, eingebettet. Mit den Katholischen bekennen sich die orthodoxen Christen zur Siebenzahl der Sakramente und zu der ununterbrochenen Nachfolge der Bischöfe seit den Aposteln. An dieser apostolischen Sukzession hält auch die anglikanische Kirche fest. Lehnt auch die evangelische Christenheit die Heiligenverehrung und die Marienfrömmigkeit ab, welche bei den Orthodoxen und in Teilen der anglikanischen Kirche einen breiten Raum einnimmt, so ist auch diese Ablehnung längst nicht mehr so unversöhnlich. Gibt es doch schon evangelische Theologen, die sich darum bemühen, dem gläubigen Volke mit den Heiligen wieder lebendige Vorbilder tiefer Frömmigkeit und heiligmäßiger Glaubenstreue vorzustellen. Die Ablehnung des Mönchtums kann heute ebenfalls nicht mehr als typisch protestantisch angesehen werden. Es gibt Diakonissenanstalten und die ökumenische Marienschwesternschaft in Darmstadt. In Frankreich leben evangelische Männer in klösterlicher Gemeinschaft. Wir wollen aber keineswegs den Eindruck erwecken, als seien alle Trennungslinien schon verwischt, alle Grenzen in fließendem Übergang. Dem ist nicht so. Sich dieser Tatsache zu verschließen, wäre dem Anliegen der Wiedervereinigung der getrennten Christenheit eher hinderlich. Wenn man auch zum Beispiel mit Sicherheit behaupten kann, dass Orthodoxie und Katholizismus in ihrer Lehre einander näher stehen als etwa der evangelischen Kirche, so gibt es doch wesentliche Differenzen. Es sind nicht nur die Fragen des päpstlichen Primates und der päpstlichen Unfehlbarkeit, welche zu heftigen Kontroversen geführt haben. Ist doch der katholischen Lehre vom Ausgang des Heiligen Geistes, vom Vater und vom Sohne von orthodoxer Seite die Formulierung entgegengehalten worden, der vom Vater durch den Sohn ausgeht. Auch in der Lehre vom Schicksal der Seelen der Verstorbenen unterscheiden sich die Orthodoxen, weil sie den Begriff des Läuterungszustandes des Fegfeuers ablehnen. Schließlich bekennt sich die orthodoxe Glaubenswelt auch nicht zu der katholischen Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Noch schwerwiegender sind die Unterschiede zwischen katholischer und evangelischer Lehre. Mittelpunkt evangelischen Glaubensverständnisses bildet die Heilige Schrift. Allein und unverrückbar, ohne dogmatische Auslegung und ohne unfehlbares Lehramt. Dies stützt sich auf einen Offenbarungsbegriff, der von der katholischen Lehre verschieden ist. Der evangelische Christ sucht vor allem nach der unmittelbaren persönlichen Gottbegegnung, die also nicht der sakramentalen und kirchlichen Vermittlung bedarf. Das lutherische Simul Justus et Peccator, zugleich Sünder und Gerechtfertigter durch Christi Blut, will besagen, dass die verderbte Natur des Menschen durch nichts als allein die freie Heilstat Gottes erlöst und gerechtfertigt werden kann. Dem evangelischen Christen offenbart sich Gott selbst ganz individuell als sein Erlöser in seinem Wort der Heiligen Schrift. Wort Gottes ist schon Heil, das durch Anhören und Annehmen gewirkt ist, aber nicht vom Menschen, sondern von Gott. Gnade ist der Trost der Vergebung. Der evangelische Christ weiß sich dem zürnenden Richtergott gegenüber als Sünder, dessen Gottbegegnung durch seine eigene Verderbtheit behindert und getrübt ist. Deshalb ist seine ganze und einzige Hoffnung die freie Heilstat des Herrn, die ihn annehmen oder verwerfen kann. Menschlicher Wille oder menschliches Wirken vermögen nichts. Aus diesem wesentlichen Unterschied im Verständnis des Menschen und im Verständnis der Menschwerdung Christi ergeben sich alle anderen Glaubensdifferenzen. Messe als Opfer, Weihepriestertum, Marienverehrung, Heiligen- und Reliquienverehrung, Fegfeuer, sakramentale Beichte, Primat und Unfehlbarkeit des Papstes sowie die Stellung und die apostolische Nachfolge der Bischöfe.